Angela Merkel vollzog die politische Kehrtwende in Sachen Ukraine am Vormittag. Als sei es ein normaler Vorgang, lud sie den frisch gewählten ukrainischen Präsidenten Zelensky zu einem baldigen Besuch nach Berlin ein. Die Stabilisierung der Ukraine sowie eine friedliche Konfliktlösung lägen ihr am Herzen, schrieb Merkel in ihrem Glückwunschtelegramm. Ebenso die Durchführung zentraler Reformen der Justiz, der Dezentralisierung sowie der Korruptionsbekämpfung. Die Bundesregierung, so verspricht Merkel weiter, werde der Ukraine insbesondere in ihrem Recht auf Souveränität und territoriale Integrität auch in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen. Eine Kehrtwende Merkels ist dies insofern, weil die Kanzlerin einem Treffen mit Zelensky zuletzt noch ausgewichen war. Am vorletzten Freitag hatte Merkel nur den bisherigen ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Berlin empfangen. Das Treffen, so kurz vor der Stichwahl, hatte viel Stirnrunzeln hervorgerufen, zumal der französische Präsident Macron am selben Tag, anders als Merkel, die politische Neutralität wahrte. Macron empfing in Paris beide Kandidaten, Poroschenko und Zelensky. Merkels einseitiges Treffen mit Poroschenko war ein Fehler, weil es eine Einmischung in den Wahlkampf in der Ukraine war, schrieb der FDP-Europa-Experte Alexander Graf Lambsdorff noch heute. Man frage sich, wer Merkel dazu geraten habe, und das wolle Zelensky bei seinem Besuch sicher auch gerne wissen. Dessen Wahl ist nun aus Sicht von Außenminister Heiko Maas ein Zeichen für eine lebendige Demokratie in der Ukraine. Mit Blick auf den Konflikt mit Russland um die Ostukraine und die besetzte Krim verspricht auch Maas, dass Deutschland mit Frankreich bereit sei, an einer Lösung mitzuwirken. Große Skepsis schlägt Zelensky hingegen in der CDU-CSU-Fraktion entgegen. Die Ukraine sei in eine unsichere Phase geraten, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Wadepool. Mit einem politisch unerfahrenen Präsidenten ohne eigene Fraktion und ohne Mehrheit im Parlament bestehe die Gefahr, dass es zumindest bis zu den Parlamentswahlen im Oktober zu einem weitgehenden politischen Stillstand komme. Weil dies Moskau ermutigen könne, seinen Destabilisierungskurs gegenüber der Ukraine zu verstärken, sei es jetzt umso wichtiger, dass sich die EU, Deutschland, die USA und die internationalen Organisationen noch stärker engagierten, um den Reformkurs aufrechtzuerhalten. Zelensky müsse dafür den Kurs der Westbindung fortsetzen, für mehr Rechtsstaatlichkeit sorgen, die Korruptionsbekämpfung verstärken und den Einfluss der Oligarchen zurückfahren.